Hallo, liebe Studentin, hallo, lieber Student. Heute meldet sich wieder Zikos aktuelle Information vom Zische-Kolleg. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Einsamkeit und oder Alleinsein und versuchen, die Unterschiede herauszuarbeiten. Wir beschäftigen uns wie immer in unseren aktuellen Informationen als Hörtexten mit Wortschatz, grammatikalischen Strukturen, wichtigen Verbstrukturen, Funktionsgefügen und, wenn zum Thema oder soweit zum Thema passend, mit Zitaten und Redewendungen. Und nun zum Wortschatz und den Strukturen. Die Einsamkeit ist das Ausgeschlossensein, das Ausgegrenztsein und oder das Verlassensein. Man fühlt sich ausgeschlossen und sich verlassen fühlen, das ist Einsamkeit und Einsamkeit kann ein Gefängnis sein. Immer mehr Menschen leben in Einsamkeit und leiden darunter. Dann das substantivierte Verb, das Vereinsamen. Das Vereinsamen ist der Prozess, der schleichende Prozess oder der Verlauf, der schleichende Verlauf zur Einsamkeit, die man erst sehr spät spürt, meistens im Alter. Dann gibt es die Zweisamkeit, und zwar die traute Zweisamkeit. Verliebte genießen im Mondschein die traute Zweisamkeit. Nähe und Distanz sind im Gleichgewicht. Wir alle sehnen uns nach vertrauter Zweisamkeit, dem Verliebtsein, dem Zusammensein mit dem geliebten Partner. Dann die Prädikative einsam sein oder einsam leben. Ja, oft ist das die Einsamkeit im Alter. Viele alte Menschen leben einsam in ihren vier Wänden, also zu Hause. Sie kommen nicht mehr nach draußen oder unter Menschen. Dann das Verb vereinsamen. Vereinsamen kann man ohne Kontakte nach draußen. Und wenn wir die nicht haben, dann drohen wir wirklich zu vereinsamen. Dann haben wir den Eremiten. Der Eremit, das ist der freiwillig für sich allein abseits der Menschen lebende, meist in der Natur lebende und leben wollende Einzelgänger. Jetzt zum Alleinsein. Das Alleinsein bedeutet nicht mit anderen Menschen in Geselligkeit zusammen sein. Allein sein oder allein leben. Viele leben heute als Single. Oft allein, aber nicht unbedingt immer. Dann die Struktur allein kommen. Kommst du in Begleitung auf die Party? Nein, ich komme allein. Ich bin zurzeit Single. Ich habe niemanden. Dann kann man sich allein oder alleine fühlen. Auch wenn ich allein bin, fühle ich mich nicht allein. Ich möchte gern auch allein sein, mit mir sein. Dann gibt es das Alleinerziehend sein. Das heißt, viele Frauen sind heute alleinerziehend. Sie erziehen ihre Kinder oder ihr Kind allein, dann ist es der oder die Alleinziehende, im Plural die Alleinziehenden. Frau oder Mann, die ihr Kind alleine erziehen und großziehen. Keine einfache Aufgabe. Dann die Struktur im Alleingang etwas im Akkusativ machen, bedeutet auf eigene Faust, auf eigenes Risiko handeln. Alleinstehend sein oder leben bedeutet, ohne Partner oder Partnerin, nur für sich stehend und handelnd leben. Dann haben wir den Kontakt. Der Kontakt, Plural die Kontakte. Hast du noch Kontakt zu oder mit deinen Schulfreunden? Oder die Kontaktlosigkeit. Kontaktlosigkeit bedeutet oft auch Einsamkeit. Es fehlen die Kontakte nach außen. Dann die Kontaktarmut. Ja, es gibt Menschen, die sind kontaktarm, sie leiden unter Kontaktarmut. Das ist der schüchterne, zurückgezogene, lebende Mensch, leidet oft unter Kontaktarmut. Dann kann man kontaktlos, kontaktarm oder kontaktfreudig sein. Was sind Sie? Wie sehen Sie sich? Sind Sie kontaktarm? Haben Sie Schwierigkeiten, Kontakte zu knüpfen? Oder kontaktlos? Oder sind Sie ein kontaktfreudiger Mensch? Das heißt, Sie finden schnell Kontakt zu oder mit anderen Menschen. Nun Zitate und Redewendungen. Um die Einsamkeit ist eine schöne Sache, wenn man mit sich selbst in Frieden lebt und was Bestimmtes zu tun hat. Das meinte unser Klassiker Johann Wolfgang von Goethe. Es kämpft jeder seine Schlacht allein. Das meinte Friedrich Schiller, auch einer der großen deutschen Schriftsteller und Dramatiker. Wenn du Einsamkeit nicht ertragen kannst, dann langweilst du vielleicht auch andere, meinte Oscar Wilde. Allein zu sein, drei Worte, leicht zu sagen und doch so schwer, so endlos schwer zu tragen. Adalbert von Chamisso. Was ich geleistet habe, ist nur ein Erfolg des Alleinseins, meinte zu diesem Thema Franz Kafka. Liebe Studentin, lieber Student, alle Informationen zu diesem Podcast gibt es auf dafuz.wordpress.com. Dort findet sich der Kontakt über E-Mail, Telegram, iTunes, Stitcher, RSS oder ASS, Facebook und Twitter. Außerdem Patreon, um diesen Podcast zu unterstützen. Tschüss und auf Wiederhören, bis zur nächsten Podcast-Info.